der Mineralwasserbetrieb Gangso steigert durch die Einführung der neuen Technik im Prozess für Kohlensäuregasabscheidung die Produktion von Kohlensäuregas und verbessert die Qualität des Mineralwassers. Das Mineralwasser Gangso, das viele nützliche Substanzen für Menschenkörper enthält, ist seit 100 Jahren wohlbekannt. Es wird durch Gas- und Wasserabscheidungsprozess, mehrere Filterungsprozesse, UV-Sterilisator und Wasser- und Gasmischungsprozess bearbeitet. Das Mineralwasser, das im Betrieb mit mehr als 40-jähriger Geschichte erzeugt wird, schmeckt viel erfrischender als das natürliche Mineralwasser. Das Mineralwasser Gangso wird durch die Geschäfte in der Stadt Pyongyang und dem ganzen Land an die Werktätigen regelmäßig geliefert.